Der Bundesausschuss der CDU hat sich heute einstimmig hinter den 10-Punkte-Vorschlag von Bundeskanzler Kohl zur Deutschlandpolitik gestellt. Mithilfe dieses Konzepts solle möglichst bald ein einiges Deutschland in einem einigen Europa geschaffen werden, heißt es in der in Berlin verabschiedeten Deutschlanderklärung der CDU. Kohl hatte zuvor klargestellt, dass sein Konzept nicht als Plan für die Bildung einer Konföderation zu verstehen sei. Nach dem von dem kleinen Parteitag der CDU verabschiedeten Papier sollen umgehend nach freien Wahlen in der DDR ein gemeinsamer Regierungsausschuss zur Konsultation und Abstimmung sowie ein Parlamentsgremium gebildet werden. Das Ziel des Bundeskanzlers, eine bundesstaatliche Ordnung zu schaffen, sei realistisch und zukunftsweisend, heißt es in der Erklärung. Von den rund 140 Delegierten des Bundesausschusses der CDU sprachen auch Vertreter der Demokratiegewegung in der DDR. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU in der DDR, Csok, forderte dabei eine grundlegende Wirtschaftsreform in seinem Land. Für weitere Experimente unter der Überschrift Sozialismus stehe die Ost-CDU nicht mehr zur Verfügung, betonte Csok. Der Vorsitzende der Gruppe Demokratischer Aufbruch, Schnur, verlangte, dass beim Prozess der Einigung der beiden Staaten gegenüber dem polnischen Nachbarn Verantwortung bewiesen werden müsse. Die Sozialdemokraten halten eine Konföderation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR für möglich, auch wenn die Militärbündnisse NATO und Warschauer Pakt noch bestehen. In einer deutschlandpolitischen Erklärung des SPD-Präsidiums für den bevorstehenden Parteitag in Berlin wird die Einigung Deutschlands grundsätzlich mit der Einigung Europas verbunden. Die Anerkennung der polnischen Westgrenze wird in diesem Zusammenhang ohne Wenn und Aber verlangt. Die Grünen haben unterdessen die SPD-Vorstellungen kritisiert. Statt vor einer angeheizten Debatte zu warnen, springe die SPD nunmehr auf den so wörtlich Wiedervereinigungszug auf und versuche sogar die Lokomotive zu besetzen, hieß es in einer Erklärung des Vorstandes der Bundestagsfraktion der Grünen. Nach massiver Kritik auch innerhalb der eigenen Reihen ist der stellvertretende SPD-Vorsitzende Lafontaine von dem Gutachten über Möglichkeiten der Begrenzung des Zuzugs von DDR-Übersiedlern abgerückt. Im Saarländischen Rundfunk erklärte Lafontaine heute, es sei zweifelhaft, ob das Gesetz aus dem Jahre 1950 überhaupt anwendbar sei. Die Entscheidung darüber liege in jedem Fall beim Bund. Insofern sei dieses Gutachten der Staatskanzlei in Saarbrücken schnell zu den Akten zu legen, da es kaum praktikabel scheine. Die Botschafter der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs haben bei ihrem deutschlandpolitischen Gespräch in West-Berlin mit Nachdruck auf die Notwendigkeit von Stabilität in Mitteleuropa hingewiesen. Bei dem ersten Treffen seit Unterzeichnung des Vier-Mächte-Abkommens vor 18 Jahren erläuterten die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs dem sowjetischen Botschafter in der DDR die Berlin-Initiative des ehemaligen US-Präsidenten Reagan aus dem Jahre 1987. Darin hatte sich der amerikanische Präsident unter anderem für einen Ausbau des Flugverkehrs von und nach Berlin eingesetzt. Regierungssprecher Vogel teilte in Bonn mit, die Bundesregierung sei in der vergangenen Woche von den drei Westalliierten über die Botschafterkonferenz unterrichtet worden. Zur Vorbereitung des Treffens sei auch die Vierergruppe zusammengekommen, zu der neben den USA, Großbritannien und Frankreich auch die Bundesrepublik Deutschland gehört. Vogel verwies ferner darauf, dass das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen von den westlichen Verbündeten voll anerkannt werde. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die DDR-Regierung will einen eigenen Ausschuss zur Untersuchung von Amtsmissbrauch und Korruption einsetzen. Diese Abteilung solle dem Vorsitzenden des Ministerrats direkt unterstehen und von dem Strafrechtler Dehn von der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften geleitet werden, meldete ADN heute. Damit reagierte die Ostberliner Regierung auf Forderungen des Runden Tisches aus Vertretern gesellschaftlicher Gruppen und der Parteien am vergangenen Freitag. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat sich nach den Worten des neuen SED-Vorsitzenden Gysi entschieden dafür ausgesprochen, die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten unangetastet zu lassen. In einem Interview mit dem Hamburger Magazin Stern sagte Gysi, Gorbatschow habe in einem Telefongespräch mit ihm argumentiert, dass durch die Veränderungen in Deutschland ein Präzedenzfall für Europa geschaffen würde. Dann würden bald andere Wünsche nach Grenzveränderungen folgen, was das Ende der Stabilität wäre, habe Gorbatschow erklärt. Nach den Worten von Gysi hat Gorbatschow ferner großen Wert auf den Erhalt der SED gelegt. In Bulgarien sollen im Mai kommenden Jahres vorgezogene Wahlen stattfinden. Nach Angaben des staatlichen Rundfunks machte heute Parteichef Mladenov zu Beginn einer Sitzung des Zentralkomitees der bulgarischen Kommunisten einen entsprechenden Vorschlag. Die amtliche Nachrichtenagentur BTA berichtete, Mladenov habe angeregt, bis Ende 1990 eine neue Verfassung zu verabschieden. Mit dem Läuten von Kirchenglocken, dem Heulen von Fabriksirenen und Hubkonzerten der Autos haben die Tschechoslowaken heute die Bildung der ersten nicht von Kommunisten beherrschten Regierung in Prag seit 1948 gefeiert. Das gestern gebildete Kabinett unter Ministerpräsident Šalfa nahm inzwischen die Arbeit auf. Das Parlament soll morgen mit der Debatte über einen Nachfolger für den gestern zurückgetretenen Staatspräsidenten Husak beginnen. Erste Beratungen fanden bereits heute in Ausschüssen statt. Für das Ende des Kalten Krieges gab es heute in Berlin einen neuen, kleinen, sichtbaren Beweis. Zum ersten Mal nach 18 Jahren setzten sich die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs wieder an einen Tisch. Schauplatz war das Kontrollratsgebäude in West-Berlin im amerikanischen Sektor. 1971 kam man hier zum letzten Mal zusammen. Damals wurde das Vier-Mächte-Abkommen unterzeichnet, der ersten Phase der Entspannungspolitik, verbunden mit dem Namen Willy Brandt, der Weg gebahnt. Heute sollte es konkret um Verbesserungen im Berlin-Flugverkehr gehen. Aber natürlich dürften auch die künftigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR Gesprächsstoff genug geliefert haben. Über dieses Treffen der vier Botschafter aus den USA, England, Frankreich und aus der UdSSR gleich mehr. Unsere weiteren Themen. Berlin-Erklärung der CDU. Deutschlandpolitischer Leitantrag der SPD. Bald auch Arbeitslose in der DDR. Aus- und Umsiedlerzahlen für 1989 bekannt gegeben. ZK der bulgarischen KP tagt. Präsidentschaftskandidat in Prag gesucht. Und schließlich US-Außenminister Baker beginnt in London eine fünftägige Europareise. Zum Vier-Mächte-Treffen von Berlin. Auch 44 Jahre nach Kriegsende steht die geteilte Stadt immer noch unter der Kontrollhoheit der Alliierten. Das ist so und wird zunächst wohl so bleiben. Allerdings wird in der Bundesrepublik schon lange nicht mehr nach dem Besatzungsstatut und damit über die Köpfe der Bundesbürger hinweg entschieden, spätestens seit dem Deutschlandvertrag von 1955. Außenamtssprecher Schumacher zum Treffen der vier Botschafter heute in Berlin. Die drei Westalliierten standen im Zusammenhang mit dem Treffen in Berlin im engen Kontakt mit der Bundesregierung. Minister Genscher hat telefonisch persönliche Gespräche mit seinen Amtskollegen geführt. Dabei war auch ein Vorbereitungstreffen der Vertreter der drei Botschaften mit Vertretern des Auswärtigen Amtes im Verlaufe des Sonntags in Bonn vereinbart worden. Soweit der Außenamtssprecher. Was nach dem zweieinhalbstündigen Treffen der vier Botschafter heute konkret herauskam, fasst Peter Kapern zusammen. Dazu zitiert er zunächst US-Botschafter Vernon Walters. Alles, was ich sagen könnte, steht auch in der Presseerklärung, sagte Vernon Walters, der US-Botschafter, als er das alliierte Kontrollratsgebäude verließ und daraufhin in seiner Luxuslimousine entschwand. Damit war er noch der redseligste aller an der Gesprächsrunde zwischen den vier Siegermächten teilnehmenden Botschafter. Kurz darauf wurde dann deutlich, dass er nicht viel hätte sagen können, als eine Pressemitteilung an die rund 100 vor dem ehemaligen Berliner Kammergericht wartenden Journalisten verteilt wurde. Ganze 18 Zeilen umfasst die Erklärung zum ersten Botschaftertreffen der Alliierten seit 1971. Im Mittelpunkt der Gespräche die vom ehemaligen US-Präsident Ronald Reagan gestartete Berlin-Initiative. Er hatte vorgeschlagen, Berlin zu einem Knotenpunkt im internationalen Luftverkehr und zu einer Stätte grenzübergreifender Begegnungen auszubauen. Auch die Olympiade im Jahre 2004, gemeinsam veranstaltet in beiden Teilen der Stadt, war ein Aspekt der Berlin-Initiative. Am Freitag hatte dann die Sowjetunion ihre Bereitschaft zu Gesprächen darüber signalisiert. Quasi über Nacht war ein Raum im seit langem weitgehend ungenutzten Kontrollratsgebäude auf Hochglanz poliert worden. Kurz vor 11 Uhr fuhren dann die Wagenkolonnen der vier Botschafter vor. Zuerst verschwand Jatschislav Kotschemassow, Botschafter der UdSSR in der DDR, in dem Haus im Berliner Stadtteil Schöneberg. Kurz darauf folgten die drei Vertreter der Westalliierten in Bonn. Vernon Walters für die USA, Sir Christopher Mallaby für Großbritannien und Serge Boisdevais für Frankreich. Begleitet wurden sie von je zwei Sekretären und den Dolmetschern. Eigentlich, so ein Pressesprecher der amerikanischen Stadtkommandantur, sollten die Erörterungen 1,5 bis 2 Stunden dauern. Doch die im Schneeregen ausharrenden Journalisten mussten 3 Stunden warten, bis die Beratungen beendet wurden. Das wohl wesentlichste Ergebnis: Die 4 Siegermächte sind sich über die Bedeutung der Stabilität in Europa einig und gaben ihrer Überzeugung Ausdruck, dass sie auf der Grundlage des 4-Mächte-Abkommens viel zu ihrer Erhaltung beitragen können. Ein weiteres Resultat: Sowjetbotschafter Kotschemassow, so heißt es in der Pressemitteilung, habe sein positives Interesse an der Berlin-Initiative zum Ausdruck gebracht. Die Reagan-Vorschläge waren aber wohl nur der Rahmen für weitgespannte Erörterungen über die Entwicklungen in der DDR und den zukünftigen Status der geteilten Stadt. Darauf deutet eine andere Stelle in der Mitteilung hin. Kotschemassow habe einige allgemeine Bemerkungen gemacht, heißt es dort, die die westlichen Botschafter ihren Regierungen übermitteln werden. Der Austausch habe in einer geschäftsmäßigen und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Ungewiss ist noch, wie lange die nächste Gesprächsrunde der 4 Alliierten in Berlin auf sich warten lassen wird. Denn in der Erklärung heißt es lediglich, weitere Gespräche auf dieser Ebene könnten stattfinden. Dass das heutige Treffen aber nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von gemeinsamen Beratungen sein werde, war schon am Vormittag aus der US-Stadtkommandantur zu erfahren. Ganz gleich, ob die Fortsetzung schon bald oder erst später erfolgt, die Alliierten haben mit ihrer Botschafterkonferenz beiden deutschen Staaten ein deutliches Zeichen gegeben. Wie auch immer sich deren Verhältnis zueinander entwickeln wird, so ist das Zeichen wohl zu deuten, es wird sich nicht ohne Zutun der Alliierten entwickeln. Peter Kapern zum Abschluss des 4-Mächte-Treffens. Wir bleiben in West-Berlin. Dort traf sich heute die CDU zu ihrem kleinen Parteitag. Vor dem Bundeshauptausschuss der Christdemokraten nahm der Bundeskanzler noch einmal Stellung zu seinem 10-Punkte-Plan. Gäste im Plenum waren auch Vertreter von DDR-Oppositionsgruppen. Peter Quay in Berlin, was hatten die DDR-Gäste den bundesdeutschen Christdemokraten denn zu sagen? Ja, Robert Bark, Gefühle sind in der Politik der Bundesrepublik verpönt. Doch die 8 Vertreter der derzeitigen Opposition in der DDR haben heute beim kleinen Parteitag der CDU in Berlin mal richtig ihr politisches Herz ausgeschüttet, mit Bitten um Verständnis, manchmal mit flehentlichen Appellen. Wir brauchen auch Zeit vor Ihnen, sagte der Pfarrer Rainer Eppelmann, einer der Großen der neuen Partei Demokratischer Aufbruch. Nehmen Sie Rücksicht auch auf uns, meinte er, oder? Ein letzter Satz. Geben Sie uns DDR-Bürgern die Chance, morgen nicht feststellen zu müssen, dass wir 45 Jahre lang umsonst gelebt haben. Das kann ungeheuer bitter sein und das würden wir dann irgendwann alle zu spüren bekommen. Ich bitte Sie, nehmen Sie den schwächeren Partner als Partner ernst. Dankeschön. Die bewegenden Worte der Oppositionellen, die sich anschicken, die Macht in dem anderen Teil Deutschlands zu übernehmen, schwankten heute zwischen Wut über ihre einstigen politischen und physischen Peiniger und dem Angebot, den SED-Mitgliedern zu vergeben. Mancher Täter hat's in den vergangenen Jahrzehnten warm gehabt, sagte Pfarrer Eppelmann, manches Opfer verdammt kalt. Das war die eine Seite des Tages, die andere befasste sich mit der Deutschlanderklärung, mit den Leitlinien zur Deutschlandpolitik, die das 10-Punkte-Programm von Kanzler Helmut Kohl ausfüllen sollen. Die CDU kämpft für die Wiedervereinigung, heißt es da. Es fehlt aber eine Passage, in der die Westgrenze Polens als unabänderlich festgestellt wird. Ein großes innenpolitisches Problem, über das noch viel gestritten werden wird. Diese Festlegung der Grenze wurde dann erst vom CDU-Generalsekretär Volker Rühe mündlich vorgenommen, als er in seiner Rede sagte: Die CDU stellt sich auch hinter den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 8. November dieses Jahres, in dem der Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970 bekräftigt wird und in dem für die Bundesrepublik Deutschland verbindlich erklärt wird, dass das Recht des polnischen Volkes, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Wie auch schon der Parteiführer und Bundeskanzler will Rühe nicht verstehen, warum die soziale Marktwirtschaft mit ihren unbestrittenen Erfolgen nicht von allen in der DDR spontan übernommen wird. Es sei für die Zukunft Deutschlands von ausschlaggebender Bedeutung, dass bei den freien Wahlen am 6. Mai diejenigen politischen Gruppierungen eine Mehrheit erhalten, die eindeutig für einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, für die deutsche Einheit und für die soziale Marktwirtschaft eintreten. Vor allem aber sei kurz- und mittelfristig nur eine nicht-sozialistische Gesellschaft und Wirtschaft wie in der Bundesrepublik in der Lage, den da niederliegenden Ländern im Ostblock materiell zu helfen. Das war's aus Berlin. Peter Quay, vielen Dank. Auch die SPD machte sich heute in Bonn Gedanken um ihre deutschlandpolitischen Grundsätze für die Zukunft. In Berlin werden sich die Sozialdemokraten Anfang nächster Woche zu ihrem Parteitag zusammenfinden. Dort soll dann auch über einen deutschlandpolitischen Leitantrag beschlossen werden, den das SPD-Präsidium heute vorstellte. Aus Bonn, Peter Heinemann. Einstimmigkeit war den Sozialdemokraten über ihre Deutschlandpolitik nach vorausgegangener innerparteilicher Diskussion. Die Berliner Erklärung der SPD fand die Zustimmung aller SPD-Präsidiumsmitglieder, in der Bezug genommen wird auf den Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR aus dem Jahre 1972 und dem Brief zur deutschen Einheit. Hier drin werden Anspruch und Hoffnung gewahrt, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Die Sozialdemokraten machten heute in Bonn deutlich, dass die Einigung Europas und die Einigung der Deutschen eng miteinander verbunden seien und dass eine Konföderation der beiden deutschen Staaten bald erreicht werden sollte, selbst schon zu einem Zeitpunkt, wo die Bündnisse noch bestehen. Der SPD-Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel erläutert die Berliner Erklärung. Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört in Deutschland und in Europa. Die Nation verdankt den Deutschen in der DDR, wenn wir nun beginnen können zu verwirklichen, was lange als Utopie erschien, die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Wer von der Wiederherstellung des Reiches in den Grenzen von 1937 redet, wer einen deutschen Sonderweg befürwortet, der blockiert die Einheit Europas und die Einheit Deutschlands. Europäisches wie deutsches Interesse verlangt die Anerkennung der polnischen Westgrenze ohne Wenn und Aber. Was als Prozess der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki begonnen hat, weist den Weg in die Zukunft. Welchen Weg zur europäischen und zur deutschen Einheit die Sozialdemokraten eingeschlagen sehen möchten, erläutert Hans-Jochen Vogel. Dies kann auf der Basis des Grundlagenvertrages in der Form einzelner Vereinbarungen, einer Vertragsgemeinschaft, einer Konföderation und schließlich einer bundesstaatlichen Einheit geschehen. Formen und Tempo dieses Prozesses sind heute nicht im Einzelnen zu bestimmen. Wir wollen unser Ziel nicht gegen, sondern mit unseren Freunden und Partnern erreichen. Die Menschen in beiden Staaten werden entscheiden, wann welche Schritte zu gehen sind. Als erster Schritt sei es jetzt notwendig, dass beide deutschen Staaten nun ein Sofortprogramm mit dem Ziel verabschieden, Reformen und Reformer in der DDR zu unterstützen, um die werdende Demokratie wirtschaftlich abzusichern, dann die Vertragsgemeinschaft als Vorstufe zu einer Konföderation mit gemeinsamen Gremien und Institutionen einzugehen. Die konkrete Vorbereitung einer Währungsgemeinschaft gehörten nach dem Willen der Sozialdemokraten ebenso dazu wie die freie Wahl des Wohnsitzes und die Regelung der Staatsangehörigkeit, die eine konföderative Staatsangehörigkeit sein könnte. Eine einstimmige Absage erteilten die Sozialdemokraten heute Überlegungen von Oskar Lafontaine, einen weiteren Zuzug von DDR-Übersiedlern durch juristische Vorbehalte zu behindern. Peter Heinemann aus unserem Bonner Studio. Während sich in Bonn und Berlin die Parteien Gedanken um ihre deutschlandpolitischen Konzepte machten, müht sich DDR-Ministerpräsident Hans Modrow um eine Bilanz und um Perspektiven für die künftige Wirtschafts- und Sozialpolitik in der DDR. Überlegungen, die heute auch in der DDR-Presse ihren Niederschlag fanden. Dabei benutzte Modrow einen bisher verpönten Begriff. Er brach ein Tabu. Hören Sie Hartwig Heber. Das Schreckenswort Arbeitslosigkeit kam zwar noch nicht vor, aber sehr weit entfernt davon war die Passage in der Rede von Ministerpräsident Modrow zur Wirtschaftsreform nicht mehr. Vor den Kombinatsdirektoren und Wirtschaftsfachleuten der DDR machte der Regierungschef am Wochenende erstmals erkennbar, wie weit die Wende im Land zur ökonomischen Stabilisierung gehen muss, und zugleich zählte er Details seines Konzepts zusammen mit einem Stufenplan zur Realisierung auf. Aber die Schlüsselstelle tauchte nur ganz kurz und wenigstens einigermaßen kaschiert auf. Denn das Gespenst der Arbeitslosigkeit ist in der Vergangenheit zu oft als allein kapitalistischer Auswuchs des Wirtschaftslebens beschworen worden, als dass das heiße Eisen jetzt unvorbereitet und ganz offen angepackt werden könnte. Schließlich haben die Wirtschaftslenker der DDR noch bis vor kurzem stets mit der Sicherheit des Arbeitsplatzes für jeden renommiert und den Arbeitskräftemangel als Hauptproblem der Produktion beschrieben. In Wahrheit war jedoch die Vollbeschäftigung durchaus kein wirtschaftspolitischer Erfolg, sondern lediglich der Ausdruck unrentabler Produktionsmethoden mit zu hohem Arbeitskräfteeinsatz und der Folge zu hoher Produktionskosten und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Künftig soll sich die DDR deshalb auch an den Gesetzen der Wirtschaftspolitik orientieren, wie Modrow erkennen ließ. Er bezeichnete als entscheidenden Faktor den rationelleren Einsatz der verfügbaren Arbeitskräfte. Nötig sei, von unten nach oben ein Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm auszuarbeiten. Modrow richtet sich offenkundig für die Zukunft auf Produktionsmethoden mit weniger Arbeitskräfteeinsatz als bisher ein. Er sprach es nicht aus, aber Entlassungen wären die logische Folge. Zwar macht dies Arbeitslosigkeit nicht zwingend und in der maroden Volkswirtschaft gibt es zweifellos genug anderes zu tun. Aber die Arbeitsplätze werden nicht mehr auf der Straße liegen. So soll ein Beschaffungsprogramm den sinnvollen Einsatz frei werdender Arbeitskräfte steuern. Als positiven Grundstock der DDR-Wirtschaft bei allen Mängeln und Fehlentwicklungen der Vergangenheit verbuchte Modrow ausdrücklich das hohe Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer, die in der Produktion vorhandenen hohen Arbeitskräftereserven und das Leistungsvermögen von Betrieben und Kombinaten. Für die Wirtschaftsreform skizzierte er zwei Etappen. Bis 1992 müsse die Stabilisierung der Volkswirtschaft mit dem Übergang zu einer neuen Qualität des Wirtschaftens abgeschlossen werden. Danach müssten sich die Betriebe als eigenverantwortliche Warenproduzenten auf dem internationalen Markt zu etablieren suchen, was bis 1995 erreicht werden solle. Für die erste Phase der Stabilisierung der Produktion sei vor allem die Zulieferindustrie zu stärken und der Binnenmarkt zu beleben. Ausdrücklich nannte der Regierungschef ferner Geld-, Finanz- und kreditpolitische Maßnahmen und er setzte sich für die Schaffung einer weisungsunabhängigen Staatsbank ein. Um die Arbeitnehmer an einer effektiven Produktion zu interessieren, solle neben Leistungsanreizen auch die Ausgabe von Eigentumsanteilen am Betrieb erwogen werden. In einem dringenden Appell an die Regierung hat auch die Bürgerbewegung Demokratischer Aufbruch vor einem wirtschaftlichen und sozialen Chaos gewarnt und Sofortmaßnahmen zur Aufrechterhaltung von Wirtschaft und Versorgung gefordert. Darunter sofortige gesetzliche Regelungen für Joint Ventures, die Umgestaltung des Finanz- und Währungssystems sowie außerdem die schnelle Ausarbeitung eines Sozialplans sowie eines Sozialfonds. Unter dem Druck der Alternativgruppen, die sich zu einem Bund demokratischer Kräfte zusammengeschlossen haben, sah sich heute der bulgarische Partei- und Staatspräsident Mladenov gezwungen, in seiner ersten offiziellen Rede von dem Zentralkomitee der bulgarischen Kommunisten nun doch die Prinzipien der sowjetischen Perestroika und Glasnost-Reformen als Richtschnur auch für die politische und ökonomische Entwicklung in Bulgarien zu akzeptieren. Während dieser ZK-Sitzung postierten sich mahnwachende Alternativgruppen mit brennenden Kerzen um das gelbe ZK-Gebäude, um an ihre Forderung von gestern zu erinnern. Die wichtigsten lauten erstens Rücktritt des gesamten Zentralkomitees, Bestrafung der korrupten Partei und Staatsspitzen und Einberufung eines internationalen Gerichtstribunals, das allen sozialistischen Diktatoren aus der Sowjetunion, Ungarn, Polen, der DDR und der SSR, unabhängig davon, ob sie noch leben oder bald tot seien, den Prozess machen sollte. Zweitens Auflösung aller Parteizellen in Betrieben, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und der politischen Hauptverwaltung in der Armee. Drittens Abschaffung des Artikels 1 der bulgarischen Staatsverfassung, der die führende Rolle der kommunistischen Partei verbrieft und schließlich viertens Verwirklichung einer Agrarreform durch Rückgabe von Agrar- oder Ackerland an die Bauern. In seiner Rede deutete Mladenov stattdessen an, er sei nur in Fragen der Selbstverwaltung des Alltags bereit, der Opposition entgegenzukommen. Am Donnerstag wird deshalb das bulgarische Parlament einen neuen Generalstaatsanwalt ernennen, einen ständigen Parlamentsausschuss für Fragen der Verteidigung und der inneren Sicherheit bilden, sowie Gesetze beschließen, die unter bestimmten Voraussetzungen öffentliche Versammlungen und Demonstrationen gestatten würden. Auch eine politische Amnestie sei vorgesehen, aber an die Aufgabe oder ehrliche Teilung des Führungsanspruchs der Kommunistischen Partei mit anderen politischen Kräften ist nicht gedacht. Nur die kleine unpolitische Alternativgruppe, die sich Öko-Glasnost nennt, hat bisher vom Bezirksgericht in Sofia die Erlaubnis bekommen, sich unbeaufsichtigt von der Kommunistischen Partei zu betätigen. Allerdings sind auch viele Kommunisten Mitglieder der Öko-Glasnost. Georg von Hübbenet war das. Und ein wenig später kam dann schon die Meldung, auch in Bulgarien wird es im nächsten Jahr freie Wahlen geben. Als Wahlmonat wurde der Mai 1990 genannt. Zum Stichwort Prag und zu den Vorgängen in der Tschechoslowakei fiel mir heute spontan eine Liedzeile ein, meine Damen und Herren. Dieses Lied war, um es neudeutsch zu formulieren, der Hit während der bundesdeutschen Demonstrationen gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss Anfang, Mitte der 80er Jahre. Weiches Wasser bricht den Stein, hörte man damals sehr oft auf unseren Straßen und Plätzen. Als weiche oder sanfte Revolution wird inzwischen auch der Wandel in der CSSR bezeichnet. Dort gibt es nun eine Regierung, in der die Kommunisten in der Minderheit sind. Ein Land, an dessen Spitze vielleicht bald ein Schriftsteller steht, Václav Havel. Unlängst noch von den Behörden unter Druck gesetzt und schikaniert. Jan Metzger zur Präsidentenkür in Prag. Federální shromáždění zvolí nového prezidenta Československa. Chceme, aby naším prezidentem byl Václav Havel. Wir wollen Václav Havel als Präsidenten, als ein Sprecher des Bürgerforums gestern Nachmittag auf dem Wenzelsplatz zum ersten Mal offiziell den Kandidaten der Bürgerbewegung für die Nachfolge von Staatspräsident Gustav Husak benannte, brach unbeschreiblicher Jubel aus. Václav Havel ist die unumstrittene Symbolfigur dieses kurzen und heftigen Prager Winters, der die politische Landschaft in der Tschechoslowakei innerhalb von 3 Wochen komplett verändert hat. Noch vor ein paar Monaten gehörte Václav Havel zu dem kleinen Grüppchen unbeugsamer Bürgerrechtler, die jahrelang die Schikanen des Staatssicherheitsdienstes und der Polizei ertragen haben. Der 53-jährige erfolgreiche Schriftsteller ist der Mitbegründer der Charta 77 und war deshalb mehrfach im Gefängnis. Havel hat nach langem Zögern seine Kandidatur für das höchste Amt im Staat unter einer Bedingung angenommen, dass er, falls er gewählt wird, keinesfalls länger als für eine Übergangszeit im Amt bleiben werde, das heißt bis zur Wahl des neuen Parlaments. Danach will der Schriftsteller endgültig an seinen Schreibtisch zurück. Doch Havel ist nicht der einzige Kandidat. Alexander Dubček hat gestern Nachmittag in Bratislava erklärt, er sei ebenfalls bereit, die Husak-Nachfolge anzutreten, wenn das Volk ihn wolle. Der Parteichef des Prager Frühlings war fast 21 Jahre lang in der Tschechoslowakei eine Unperson und ist erst seit 2 Wochen wieder auf der politischen Bühne erschienen. Immerhin bescheinigt ihm eine Meinungsumfrage aus der letzten Woche, dass Dubček heute immer noch populär ist und sogar als der vertrauenswürdigste Politiker seines Landes gilt. Das Bürgerforum unterstützt Dubčeks Kandidatur nicht. Im Gespräch ist nach wie vor auch der gerade aus seinem Amt geschiedene Ex-Ministerpräsident Vladislav Adamec. Der 63-Jährige ist fast sein ganzes Leben lang Mitglied in der Kommunistischen Partei gewesen und hat eine lange Parteikarriere hinter sich. In den letzten Wochen hat er sich als Unterhändler mit dem Bürgerforum einen Namen als einigermaßen flexibler Vertreter seiner Partei gemacht, wenn ihm die Neubildung der Regierung auch misslungen ist. Und noch ein vierter Name ist im Spiel, Čestmír Cizaš, ein dissidenter Kommunist, der zur Gruppe der KP-Erneuerer Obroda gehört. Dnes toto heslo není. Dnes je situace úplně jiná a dnes také není vůbec příliš důležité. Wenn man früher mal gesagt hat, ich solle auf die Burg, diesen Satz gibt es heute nicht mehr, so Cizaš ganz bescheiden noch vor ein paar Tagen. Und weiter, es ist auch nicht wichtig, wer auf den Ratschin geht. Viel wichtiger ist, wie wir aus der Krise unseres Landes herauskommen. Es ist bisher unklar, wer Cizaš unterstützt. Obroda hat bereits erklären lassen, dass die KP-Erneuerer den Mann aus ihren Reihen nicht aufstellen werden. Da in der Nationalversammlung immer noch die alten Mehrheitsverhältnisse herrschen, ist völlig offen, ob ein Kandidat der Bürgerbewegung eine Chance hat oder ob die kommunistischen Abgeordneten einen eigenen Bewerber durchsetzen werden. Der Husak-Nachfolger wird allerdings ohnehin nur ein Präsident des Übergangs sein, das heißt voraussichtlich nur bis zur ersten richtigen Parlamentswahl im nächsten Jahr amtieren. Aus Prag berichtete Jan Metzger. Den ganzen Tag über hielt sich James Baker heute in London auf. James Baker, der US-Außenminister, er wird noch am Abend nach Berlin weiterfliegen. Berlin und überhaupt die frisch aktualisierte Deutschlandfrage, sie dürften auch Gesprächsgegenstand gewesen sein bei Bakers Treffen mit Margaret Thatcher und dem britischen Außenminister Douglas Hurd. Ebenso wie das, leicht abgekühlte amerikanisch-britische Verhältnis der letzten Tage. Einzelheiten dazu von Margarete Lindberg. Dass Amerikas Außenminister James Baker seine Europareise in London beginnt, wird den Briten gut tun. Das Verhältnis der beiden speziellen Freunde ist nämlich längst nicht mehr so innig wie zu Reagans Zeiten. Margaret Thatcher als der treue Kumpel nicht mehr so gefragt. Die Zeiten, da sie die erste Geige für Washington spielte, vorbei. Das Augenmerk der US-Regierung richtet sich stattdessen mehr und mehr auf die Bundesrepublik und Frankreich und die EG als Ganzes. Vor allem die jüngste Aufforderung des amerikanischen Präsidenten Bush, das Tempo der europäischen Einigung zu beschleunigen, hat die Briten irritiert, ja erschreckt. In London glaubte man darin eine Zurechtweisung, in jedem Fall eine Distanzierung von der bremsenden Regierungschefin zu sehen. Bush hat den schockierten Briten inzwischen telefonisch beruhigende Worte zukommen lassen und dieses Werk hat James Baker heute fortgesetzt. Aber selbst wenn er seinen Gastgebern versichert, dass alles beim Alten bleibt und sie nach wie vor hochgeschätzte Freunde sind, nicht zu übersehen ist, dass man in einer Reihe wichtiger Fragen nicht einer Meinung ist und dass die USA mehr und mehr befürchten, dass Großbritannien in eine gefährliche Isolation gerät. Nicht nur was Europa angeht, sondern auch im Blick auf die künftige Rolle der NATO, der die USA eine mehr politische Rolle wünschen, ist man unterschiedlicher Auffassung. Während Margaret Thatcher für ungebrochene Wachsamkeit und militärische Stärke plädiert, sehen die USA die Chance, mit der Abrüstung zügiger fortzufahren, da die sowjetische Bedrohung ihrer Ansicht nach mehr und mehr dahinschwindet. James Baker will auf seiner Europatour vor allem erreichen, dass die Europäer sich in Sachen Wiedervereinigung nicht in die Haare geraten und mit einer Stimme sprechen. Er hält es für nötig, der Sowjetunion die Gewissheit zu geben, dass der Westen die gegenwärtige Situation nicht zum eigenen Vorteil ausnutzen will. Die Wiedervereinigung muss sich seiner Ansicht nach in Stufen und sehr langsam vollziehen. Wenn die Entwicklung zu abrupt vor sich gehe, bestehe die Gefahr, dass sie nicht friedlich verlaufe. Der amerikanische Außenminister betonte die alliierten Vorbehaltsrechte und er macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, dass Helmut Kohl nicht ein weiteres Mal mit einem Wiedervereinigungsprogramm auf den Plan treten möge, ohne die Verbündeten vorher konsultiert zu haben. Darin sind Baker und Margaret Thatcher einer Meinung. Die britische Regierungschefin geht allerdings noch sehr viel weiter. Erst wenn in ganz Osteuropa die Demokratie Wurzeln gefasst habe, sei es an der Zeit, über das Thema Wiedervereinigung nachzudenken, frühestens in 10 oder 15 Jahren. In Anwesenheit der vier Botschafter, auch dies ist ein Novum. In Berlin ist in diesem Jahr Geschichte gemacht worden und in Berlin wurde auch heute wieder Ost-West-Politik gemacht, Oswald Toppel berichtet. Ein Symbol für die deutsche Einheit wird möglicherweise schon in den nächsten Tagen von der DDR komplettiert. Die Quadriga ist eingerüstet. Der preußische Siegeskranz soll wieder Adler und Kreuz bekommen. In diesen Tagen friedlicher Veränderungen trafen im Berliner Kontrollratsgebäude die Botschafter der vier Siegermächte heute erstmals nach 18 Jahren wieder zusammen. Letzte Feinheiten. Als erster kam der in Ost-Berlin residierende sowjetische Botschafter Kotschemassow. Er soll, wie aus sowjetischen Kreisen verlautete, von Moskau die dringende Anweisung erhalten haben, zusammen mit den drei Westkollegen die deutschen Annäherungen zu erörtern und darüber zu beraten, wie man die Entwicklung in Gesamt-Berlin in geordneten Bahnen halten kann. Steht die deutsche Wiedervereinigung heute auf der Tagesordnung des Treffens, rufen amerikanische Korrespondenten. Keine Antwort. Die westlichen Botschafter gaben sich zu Beginn ihres Treffens sehr zugeknüpft. Zur gleichen Zeit im Hotel Intercontinental befasst sich die CDU auf ihrem kleinen Parteitag mit der Deutschlandpolitik. Herr Kohl, was erwarten Sie von der Tagung der Alliierten, der vier Mächte? Ich denke, dass es vernünftig ist, wenn man sich mal zusammensetzt, auch nach langer Zeit, angesichts der Lage, vor allem hier in Berlin, über die Berlin-Initiative redet. Das Thema ist lange auf der Tagesordnung, ist jetzt überfällig. Wenn Sie sich einmal vorstellen, dass immerhin der amerikanische Präsident George Bush und Generalsekretär Gorbatschow in Malta über eine Idee gesprochen haben, die ich für gut finde, nämlich im Jahr 2004 die Olympiade hier in Berlin abzuhalten, dann ist es auch überfällig, über die Initiativen der Westmächte für Berlin zu sprechen. Im CDU-Plenum melden sich Gäste aus der DDR-CDU zu diesem Thema zu Wort. Winfried Wolk. Sollten nicht die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges gebeten werden, gemeinsam mit unseren Nachbarländern zu überlegen, ob man nicht in einem Friedensvertrag die europäische Situation vertraglich und endgültig stabilisieren kann? Ich würde Sie bitten, Herr Bundeskanzler, wenn Sie mit Herrn Modrow in die Gespräche gehen, auch solche Überlegungen zu diskutieren. Unterdessen, die vier Botschafter haben ihr Treffen im Kontrollratsgebäude nach etwa 3 Stunden beendet. Keine Erklärungen hinterher. Es wird ein Kommuniqué verteilt. Wichtigster Satz darin, der sowjetische Botschafter hat den 3 Westkollegen Vorschläge für Berlin unterbreitet. Über Luftverkehr, über Olympiade, über Jugendaustausch, über Begegnungen heißt es. Auf bohrende Fragen, was sonst noch, sagt der amerikanische Sprecher, die Gespräche würden fortgesetzt. Heute Abend Flughafen Tegel. Mit der Präsidentenmaschine Nummer 2 trifft der amerikanische Außenminister Baker in Berlin ein. Er will morgen zur Deutschlandfrage und zur Frage der Wiedervereinigung sprechen. Wie man hört, sollen auch die 4 Botschafter anwesend sein. Ebenfalls am Abend der neue Grenzübergang von Zehlendorf nach Kleinmachnow. Er wird fleißig in Anspruch genommen. Die Begegnungen vermehren sich. Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges haben nicht nur eine besondere Rolle in Berlin, sie haben vor allem besondere Rechte in Deutschland und eine besondere Verantwortung für Deutschland als Ganzes. Wer also in Deutschland über Vereinigung, Wiedervereinigung oder Neuvereinigung spricht, der kann dies nur unter Berücksichtigung dieser besonderen Vorbehalte und Rechte der Alliierten in Deutschland tun. Worum es dabei geht, das erläutert Dietmar Barsig. Rückblende in das Jahr 45, US-Truppen am Rhein. Gekommen waren sie als Befreier von der Nazi-Diktatur, als Sieger. Gemeinsam mit Briten, Franzosen und Sowjets regierten die Amerikaner das geschlagene Deutschland. Ihren Sitz nahmen die Alliierten im Berliner Kleistpark im Kontrollratsgebäude. 1948 zogen die Sowjets aus, Folge des Kalten Krieges. Die Konsequenz, ein Jahr später Bundesrepublik und DDR wurden gegründet. Trotz ihrer Konflikte, die Verantwortung für Deutschland gaben die Sieger des Zweiten Weltkrieges nicht aus der Hand. Amerikaner, Briten und Franzosen schlossen mit der Bundesrepublik Verträge, die ihnen entscheidende Rechte garantierte. So unterliegen alle Fragen, die Deutschland als Ganzes betreffen, den Alliierten. Aktuell bedeutet das keine Vereinigung beider deutscher Staaten ohne Zustimmung der Westmächte. Gleiche Rechte setzten die Sowjets in einem Abkommen mit der DDR durch. US-Soldaten in der Bundesrepublik, abgesichert durch Verträge mit Bonn und Ost-Berlin, genießen die Sieger des Zweiten Weltkrieges Stationierungsrechte und damit weitgehende Freiheiten. So können etwa amerikanische Truppen Manöver auf bundesdeutschem Boden abhalten, zu Tiefflügen starten, Atom- und Chemiewaffen lagern. Deutsche Behörden reden zwar mit, aber sie besitzen eben nicht die Entscheidungsgewalt. DDR und Bundesrepublik, 2 Staaten mit eingeschränkter Souveränität. Berliner Vier-Mächte-Abkommen 1971. Ein Krisenherd wurde damals entschärft. In Berlin funktionierte Entspannungspolitik ganz praktisch. So konnten die Einwohner West nach langen Jahren wieder in den anderen Teil der Stadt. Der Transitverkehr ins Bundesgebiet läuft seit 18 Jahren ohne Probleme. Das Abkommen änderte nichts am Alliiertenstatus von Berlin. Amerikaner, Briten und Franzosen pochen bis heute auf ihre Besatzungsrechte in den Westsektoren. Nicht Bonn, nicht der Bundestag sind oberste Instanz, sondern die alliierten Stadtkommandanten. Auch dies Realität in West-Berlin. Die Rote Armee feiert den Jahrestag der Oktoberrevolution. In umgekehrter Richtung nehmen Soldaten der Westmächte ihr Recht wahr, öffentlich in Ost-Berlin aufzutreten. Reste des Viermächte-Status auch im Luftverkehr. Flughafen Berlin-Tegel. Für reibungslosen Betrieb sorgt nach wie vor eine gemeinsame Behörde der 4 Alliierten, die Flugsicherheitszentrale. 3 Korridore verbinden Berlin mit dem Bundesgebiet. Beflogen werden dürfen sie nur von Maschinen mit dem Kennzeichen der Siegermächte. Eine Bestimmung, die mittlerweile fast 45 Jahre alt ist. Besatzungsrecht sichert Pfründe. Bisher machten französische, britische und amerikanische Gesellschaften das einträgliche Berlin-Geschäft unter sich aus. Die schönen Zeiten ohne Konkurrenz dürften vorbei sein, wenn Berlin für den internationalen Flugverkehr geöffnet wird, wenn tatsächlich ein neues Luftkreuz in Europa entsteht. Leipzig, das von der Lufthansa mit einem Schlenker über die GSSR inzwischen angeflogen wird. Leipzig hat ein Land verändert und diese Veränderungen wirken über die DDR hinaus und tief in die deutschlandpolitische Debatte der Bonner Parteien hinein. Die Formel von den Ereignissen, die die Realität überholen, diese Formel gilt vor allem in und für Leipzig. Da wird nun schon so lange und da wurde auch heute wieder demonstriert und da gibt es ein Stück neues Deutschland auch schon als Fahnentuch. Was bei uns der Bundesadler in der Flagge ist, das sind im DDR-Fahnentuch Hammer und Zirkel. Und von vielen Fahnen, die heute Abend wieder in der Leipziger Innenstadt wehten, ist das DDR-Staatswappen verschwunden. Vorgriff auf einen Tag, der den einen nicht schnell genug kommen kann und den andere sich erst am Ende einer kontrollierten Entwicklung und längeren Annäherung vorstellen wollen. Deutschland, einig Vaterland, heißt diese Parole und auch sie war heute Abend wieder zu hören bei der ersten Demonstration nach dem SED-Parteitag am Wochenende. Martin Schmuck aus Leipzig. Großdeutschland ist abgebrannt, Deutschland einig Vaterland, Rote raus aus der Demo. Schlagworte, Begriffe, Gegensätze. Nach dem Zerbröseln der SED gewinnt die Montagsdemonstration andere Konturen, verliert dabei aber auch ein Stück Gemeinsamkeit. Jetzt, wo im Lande die Menschen ihre neuen politischen Heimaten suchen, das Machtmonopol der SED gebrochen scheint, jetzt findet sich auch der polemische Meinungsstreit auf diesem schon historisch zu nennenden Platz wieder. Die Kultur dieses Streites, den die Leipziger entwickelt haben, droht von den politischen Rändern her und den Rachegelüsten aus anderen Städten des Landes unterzugehen. Ein demokratisches Forum und Studenten trafen sich vor der Kundgebung abseits des Karl-Marx-Platzes, um ihre Haltung gegen rechts und angebliche großdeutsche Pläne deutlich zu machen. Es waren einige hundert dann, die dann auch zur Kundgebung auf den großen Platz kamen. Warnungen. Keine Übergriffe, keine Selbstjustiz, nur gewaltfrei können alle Aufklärungen betrieben werden. Keine Gewalt. Die Angst vor Spaltung der Oppositionsgruppen ist groß angesichts der nun auseinanderdriftenden Ziele. Gemeinsam scheint allen ein deutsches Dach, doch welches? Ich denke an die uns alle bewegende nationale Frage. Wir hier in Leipzig und die in Hannover sind und bleiben deutsch. Ich persönlich halte es mit Willy Brandt. Was zusammengehört, wird zusammenwachsen. Aber ich sage auch, Wachstum braucht Zeit. Dagegen stehen die, die den Sozialismus neu definieren, noch einmal probieren, ein weiteres gesellschaftspolitisches Experiment auflegen wollen. Internationale Argumente heute Abend. Es ist inzwischen so weit, dass die englischen Arbeiter, wenn sie streiken, sagen, wir müssen uns an den DDR-Leuten ein Vorbild nehmen. Wir müssen unsere Trägheit überwinden, wir müssen das machen wie die. Aber ich möchte sagen, dass wir dabei sind, das wieder zu verspielen, wenn wir jetzt einen auf Großdeutschland mimen. Pfiffe und Jubel und dann geht es weiter in der Argumentationskette. In England spielen die Kinder in der Schule immer noch Krieg. Krieg gegen die Deutschen und Krieg gegen die Briten. Wir haben den Zweiten Weltkrieg nicht vergessen. Da überwiegen die Pfiffe, den Beifall unter den über 100.000 und da hat die Kirche, die ihnen allen Raum, Schutz und Hilfe in bedrängteren Zeiten gab, ein mahnendes Wort der Superintendent der Nikolaikirche, Magirius. Und ich bitte euch, auch heute einer auf den anderen zu achten, dass wir den Ruf von Leipzig nicht verderben.